Generation On. Der ETM Podcast. Heute mit Anna und Stefanie zum Thema Studium und dann? Gerade sind wir beide im sechsten Semester und damit konfrontiert, was wir nach dem Studium machen wollen. Sind wir verloren im Überfluss an Angeboten? Wir haben alle Möglichkeiten und Freiheiten, aber schränkt uns das vielleicht gerade ein? Und was macht das mit uns? Und welches Format ist besser geeignet, um so große Fragen zu beantworten, als ein kleiner Podcast? Nachdem wir jetzt nicht von uns auf andere schließen wollen, haben wir uns gedacht, wir ziehen los und suchen die Antworten bei anderen. Studenten, Dozenten und Leuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen, dem Career Service. Am allermeisten interessiert uns dabei, wisst ihr schon, was ihr nach dem Studium machen wollt und was für Tipps gibt es, um das herauszufinden? Ich will auf jeden Fall noch weiter studieren, den Master machen. Wahrscheinlich in Theater- und Medienwissenschaften, vielleicht aber auch einen anderen, da muss ich mal schauen. Noch gar keinen. Ich habe mir überlegt, über das Studium rauszufinden, was mich interessiert. Es ist nur so, dass viele Studierende vielleicht viel zu jung sind im ersten oder zweiten Semester, um schon zu wissen, was sie eigentlich mit 25 wollen. Ein Master zu machen wäre vielleicht die beste Option, auch wenn man vielleicht unbedingt gern mal arbeiten würde, auch mal nach dem Studium, aber ich habe eigentlich keine Ahnung und ich habe mich auch noch nicht so damit beschäftigt, weil ich jetzt erst noch die Bachelorarbeit machen muss und das kommt dann danach. Jetzt heute wird eben diese Mastermesse hier angeboten und ich wollte mich jetzt eben mal informieren, um zu sehen, was es denn für alternative Möglichkeiten noch gäbe. Ja, also es hat mir auf jeden Fall schon was gebracht. Ich weiß schon alles Mögliche, was ich nicht machen will. Und ich denke mal, dass ich durchs Weiterstudieren, vor allem dann durch Praktika oder so, dann schon was finde. Ich glaube, ich würde trotzdem selber studieren. Ich würde höchstens in Frage stellen, ob ich studiere überhaupt. Also ich fühle mich im Moment auf manche Berufe besser vorbereitet als auf den Lehramtsberuf, weil das Lehramtsstudium nicht unbedingt adäquat auf den Lehrerberuf vorbereitet. Der Beruf ist zunächst das Studium selbst. Das heißt, Sie haben ein Studium gewählt. Man darf nicht zu schnell an den Beruf denken. Vielleicht würde ich dasselbe, was ich jetzt studiere, auf Bachelor studieren. Ich denke, ich würde spezialisierter studieren. Also studieren schon, aber ich weiß nicht, ob ich das Gleiche nochmal studieren würde. Nein, ich würde nicht nochmal das Gleiche studieren. Also studieren würde ich, aber vielleicht ein anderes Fach oder ein duales Studium oder vielleicht sogar eine Ausbildung oder sowas. Negativ ist sicher die stärkere Verschulung, diese Teilung in 6 Semester plus 4 Semester mit der Möglichkeit, nach 6 Semestern bereits fertig zu sein. Da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass innerhalb von 20 Jahren Menschen sich so verändert haben, dass sie heutzutage bereits mit 21 wissen, was sie mit ihrem Bachelor im Beruf machen und damit auch noch glücklich und zufrieden sind. Weitere Tipps? Kontakte suchen, ja klar, über Praktika. Ja. Ich promoviere in dem Bereich. Praxiserfahrung ist halt wesentlich wichtiger als ein komischer Doktortitel. Sag mal so, ich würde auch nicht für einen Studenten jetzt sagen, dass man sagt, man muss immer gleich einen festen Job haben. Ich denke, bei Zeitarbeitsfirmen ist keine schlechte Sache. Ja, viele Praktika machen, keine Frage. Praktikum im Ausland ist sehr hilfreich, denke ich mal. Wie gesagt, Sprachen nebenher zu lernen, ist immer gut, denke ich. Mein Gott, die Zeiten sind vorbei, indem man akademische Karrieren linear konstruiert. Sie sind nicht einfach nur wie beim Urlaub diejenigen, die ein Studium buchen, sondern sie sind Nutzer eines Studiums und sie müssen es nutzen. Theoretisch leuchtet das ja alles ein. Aber für uns Studenten ist es doch in der Praxis manchmal ein bisschen schwieriger. Oder herrscht unter Studenten gar keine Orientierungslosigkeit? Was sagt wohl der Career Service dazu? Bei manchen schon, grundsätzlich nicht, aber es gibt schon einige, die sich nicht sicher sind, was später daraus werden soll. Das ist schon öfters der Fall. Also wir bieten eine individuelle Beratung an, wo die Studierenden zu uns kommen können und einfach mal erklären können, wo sie orientierungslos sind. Und wir sagen nicht genau, was man mit dem Studium machen kann, aber wir geben Tipps, wie man rausfinden kann, was man eben danach mit dem Studium und meistens zusätzlich mit der praktischen Erfahrung, die man im Studium erworben hat, dann eben machen kann später beruflich. Gut, so richtig beantworten konnten wir die Frage jetzt nicht. Aber ist ein bisschen Orientierungslosigkeit für uns Studenten nicht auch ganz gut, um wach zu bleiben für die vielen Möglichkeiten, die uns offenstehen? Vielleicht spornt sie uns sogar an, unser Ziel zu finden. Das war Studium und dann. Nächstes Mal geht's weiter mit Generation Sideline. Generation Off.